Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit neuem zwischen Elektronik und Rock. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Das war der Song, der dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk das Motto gegeben hat. What's New heißt er. Ein Standard von Johnny Burke und Robert Haggard. Gerade eben spielte ihn der englische Gitarrist Derek Bailey. Seine Version von What's New findet sich auf Baileys letztjährigem Album Ballads. Das tatsächlich Neue an dem ganzen Album ist die Tatsache, dass Bailey überhaupt vor dem Moment des Spielens festgelegte Kompositionen spielt und dann noch Kompositionen von anderen. Seit etwa der zweiten Hälfte der 60er Jahre hat Bailey Standards und im Vorhinein Komponiertes links liegen lassen. Er konzentriert sich bis heute eigentlich ausschließlich auf etwas, das manche Improvisation, andere spontane Komposition nennen. Wem Baileys Klangwelt bisher zu sperrig war, findet vielleicht über das Ballads-Album den Zugang, eine spannende Platte. Gerade gestern landete in meinem Briefkasten ein Paket mit Neuveröffentlichungen des US-amerikanischen Labels Cuneiform. Darunter ist eine Sammlung mit BBC-Aufnahmen Robert Wyatts aus den 70er Jahren. Neben den schönen Archivfunden ist aber auch ein neuer Song, den Robert Wyatt Anfang dieses Jahres bei sich zu Hause aufnahm, The Verb. Wyatts unnachahmliche Stimme nimmt das Publikum hier mit auf einen Gang durch Gedanken, deren bitter-ironische Wendung sich erst gegen Ende des Songs offenbart. Wie kann man zu den Leuten durchdringen, fragt Wyatts Stimme zu Beginn, mit klaren und lauten Worten, die sie dazu bewegen, etwas zu tun. Warum also nicht mal in der Bibel nachsehen, bei den 10 Geboten? Einfache Befehle sind letztlich entscheidend, etwas, das diese Wolken aus Zweifeln vertreibt. Die Sprache sei zwar etwas altmodisch da, das müsse man modernisieren. How can we get through to people in a sentence loud and clear? Words that spur them on to action. What's the good book got to say? Here's a list of 10 commandments. Plain old orders win the day. Something we can carry with us to blow those clouds of doubt away, away. First we got to clean them up a bit. We live in faster times. Brush down all those dusty phrases. Thou shalt not kill comes to mind. Words like thou just sound old-fashioned. Do we need them? I think not. one, and the same goes for the next one. I mean, who the hell would still say shalt? So now shut off these anachronisms. Time still pressing, running out. We're only halfway there and yet we stumble, tripping over that word not. Not ain't helpful, not right now. We do not want these negatives. Words like not could shake your faith when he who hesitates is lost in love. Now we have it stripped right down. We really only need a verb, a doing word we tell our children. Kills the one that hits the nerve. So thank you God for showing us the way to clarify your thought. Now we have it in a nutshell. Kill to win your full support. We don't even need that grammar hardwired in our Chomsky heads. Cause grammar's just for anarchists and all you need's a verb. All you need's a verb. All you need's a verb. Robert White mit einem Song, den er Anfang dieses Jahres bei sich zu Hause aufgenommen hat, The Verb. Wie schon erwähnt, geht es in dem Song um einen neuen Blick auf die biblischen 10 Gebote. Genauer gesagt, geht es um eine der Jetztzeit angemessene Formulierung des Gebots, du sollst nicht töten. Zu Anfang sieht es so aus, als solle bloß die Antigewaltbotschaft in modernere Worte gefasst werden, statt thou vielleicht you oder statt shalt must. Aber dann wird auch dafür plädiert, das Wort not wegzulassen. Diese Negativismen wolle man nicht. Und das bezieht sich auf alle Gebote in diesem Moment im Song. Aber dann geht es darum, dass man eigentlich nur ein Verb brauche. Und da fällt einem eben kill ein. Und dieses Tätigkeitswort flüstert Robert White im Background dann immer wieder. Also, hab Dank Gott, heißt es dann weiter im Song, dass du uns den Weg gezeigt hast, deine Gedanken zu verdeutlichen. Jetzt haben wir es in aller Kürze. Töten, um deine volle Unterstützung zu gewinnen. Robert Whites bittere Sicht auf den gegenwärtigen Stand der Zivilisation heißt The Verb und ist einer der neuen Tracks auf einer Sammlung von überwiegend älterem White-Material. Die CD ist gerade bei dem Label Cuneiform erschienen. Die CD heißt Solar Flares Burn For You. Nach diesem neuen, alten Robert White-Album ist auch noch eine weitere CD angekündigt, ein komplettes Album mit lauter neuen Songs von Robert White bei einem anderen Label, Hannibal Rycodisc. Erschienen ist diese Platte noch nicht. There's a flag in every window, in every car, at every store. And they're all reminding me it's a new war, war, war. The president says that I'm helping out as I shop and do my chores. We're all doing our part for the new war, war, war. Keep your eye on strangers. The neighbors can keep an eye on you. Paranoia. That's not very new. My plastic razor is a weapon. got a mailbox full of spores. And we're calling this normal life. In the new, new, new. War, war, war. We're making progress day by day. Tomorrow we blow up the Red Cross store once more. Oh, we're getting so even. In the new, new, new. War, war, war. Climb right through the mountains. We're gonna catch him like a coin in a fountain. Bragging about what we're gonna do. That's one thing. That's not very new. Like the mad bomber, Eric Rudolph. Catching him, we couldn't do. Failing completely, that's another thing that's not very new. But the whole world is getting together like never before. Still we're gonna call it America's new, new, new war, war, war. Cause if they call it what it really is, everybody would say to go screw. Not very new. It's something different. We've never seen it before. Yes, they're talking about the new, new, new war, war, war. The president says we'll smoke them out. Oh yeah, we'll even the score. That's what we're gonna do. Smoking civilians. Apologizing when their bodies are cold. That's one thing that's gotten kind of old. And they won't show everything on the Wolf Blitzer show. There's so many secret parts of our new, new, new war, war, war. That's why they call it covert. That means nobody knows. Nobody knows anything about our new, new, new war, war, war. Top secret. Followed by indictments, cause no one approved. That's one thing. That's not very new. But we're all getting together like never before. Still, I think that they're gonna call it America's new. War, war, war. 'Cause if we call it what it really is, wouldn't be new. So there's a foreign accent. The cops kick in the door. It's all for our security. The new. War, war, war. We've made heroes of firemen. Now the cops can bust them just like whores. Smelling the pleasant atmosphere of our new. War, war, war. Society. While the ordinance sucks up all the gold, that's another thing. That's gotten pretty old. And the world's getting together like Im Jahr 2002 hat der US-amerikanische Musikanarchist und Virtuose Eugene Chadbourn eine Serie mit, wie er formulierte, Protest-CDs begonnen. Sie erscheinen in kleiner Auflage im Selbstverlag Chadbourns, selbstgebrannte CD-ROMs in kruden Collagepappen als Hüllen. Sie tragen Titel wie Don't Burn the Flag, Burn the Bush oder Home Security. Der Song, der gerade zu hören war, ist das Titelstück der CD-ROM New, War, War, War. Der Song beginnt mit der Beobachtung, dass in jedem Fenster jetzt US-Flaggen zu sehen sind, in jedem Auto und in jedem Laden. Und dann behandelt der Song den Weg vom 11. September nach Afghanistan, Irak oder Nordkorea und den Kreislauf von immer wieder neuen oder gar nicht so neuen Kriegen. Vielleicht in der Tradition Brechtscher Verfremdung gibt Chadbourn dem Song unschuldige Akkorde, irgendwo zwischen Broadway-Musicals und Jazz. Resultat seines Sarkasmus, eine zwischendurch wüst unterbrochene Karikatur heiler Welt, in der vielleicht gerade mit so einer Melodie für ein neues Waschpulver geworben wird. Der Musikjournalist Ben Watson hat vor ein paar Monaten im Musikmagazin Wire zu dem Song geschrieben, Chadbourns Stimme klinge hier hysterisch vor lauter Empörung. Und Empörung dürfte sicher eine Motivation Chadbourns sein. Eugene Chadbourn war in diesem Sommer wieder mal in Köln. Bei der Gelegenheit konnte ich drei seiner selbstgebrannten CDs erstehen. Diejenigen, die nicht in der Nähe eines Chadbourn-Konzerts wohnen, können diese CDs aber auch und zwar über seine Webseite bestellen. Die trägt einfach seinen Namen, Eugene, wie in dem Pink Floyd-Song Careful with that Axe, Eugene und Chadbourn. Chadbourne. www.eugenechadbourne.com. Wir bleiben noch eine Weile bei neuer Musik aus den USA. Do. just crying sounds for all the projects due and no one else is around. And the sprinklers that come on at 3 a.m. sound like crowds of people asking, are you happy what you're doing? Das war die kalifornische Band Granddaddy mit einem Song von ihrem neuen Album Someday. The Group Who Couldn't Say, dieser Song ist nicht ein Song über eine sprachlose Band, obwohl die Bezeichnung Unit Shifters in der Plattenbranche schon mal auf Bands angewendet wird. Der Song handelt von Ausflügen aufs Land, die einer Gruppe von besonders erfolgreichen Unit Shifters, also Verkaufsagenten, von der Chefetage spendiert bekommen haben. Und dabei fällt den Firmenangehörigen so das ein oder andere auf. Becky fragte sich, wieso sie noch nie Libellen bemerkt hatte. Ihre Computerklicks und Drags hatten so etwas Perfektes noch nie hervorgebracht. Und dann stand der Supervisor mitten in dem Fluss und es fühlte sich so gut an. Sie fühlten sich so gut, dass es weh tat. Vergiss die Worte, sie waren die Gruppe, die keine Worte fand. Im Refrain dieses Songs heißt es, und auf dem Schreibtisch der Klang des Weinens, wegen all der Projekte, die anstehen und keiner ist da. Und die Sprenkleranlage, die sich um 3 Uhr nachts anstellt, klingt wie eine Menge Leute, die fragen, seid ihr glücklich bei dem, was ihr macht? Soweit ein Song von Jason Little aus dem neuen Granddaddy-Album Someday. Hier ist noch ein Song daraus, er handelt vom Ende einer Beziehung. Sie ist in der Küche und weint am Ofen. Es sieht so aus, als ob sie ihn wirklich geliebt hat. Und er ist so betrunken, dass er ohnmächtig geworden ist, in einem Datsun, der draußen unter der heißen Sonne geparkt ist. Soweit Granddaddy in The Saddest Vacant Lot in All the World. It's parked out in the hot sun. saddest vacant lot in all the heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade Granddaddy aus den USA mit einem weiteren Song aus ihrem Album Someday. Ihr erstes Album erschien bereits 1997. Ich habe die Band erst in diesem Sommer für mich entdeckt. Wem es ebenso geht, sei ein informativer Text von Felix Beyer zu Granddaddy empfohlen, zu finden in der Juni-Ausgabe von Specs und vermutlich über Internet abrufbar über www.specs.de. Granddaddy kommen aus einer Kleinstadt im ländlichen Central Valley von Kalifornien. Modesto heißt die Stadt, in der sie leben, und dieser Name ist Spanisch für bescheiden oder Bescheidenheit. Eigentlich sollte die Stadt ja nach ihrem Gründer benannt werden, der lehnte aber ab. Die nächste Band kommt auch aus den USA. Die Mitglieder des Quartetts lernten sich im Lost Art of Puppet Orchestra kennen, einem Orchester aus Musikern und einem Künstlerkollektiv, das aufwendige Schattenspiele mit Puppen kreierte. Der Name des Quartetts ist Krakatau. Seit dem Jahr 2000 leben die Bandmitglieder in Brooklyn, New York, und im Juni ist ihr drittes Album erschienen, We Are the Robots. Oh, We Are the Rowboats. Nicht die Roboter, sondern die Ruderboote sind also gemeint. Thank you. standing here freezing outside your golden garden. Got my ladder leaned up against your wall. Come on, tonight's the night, we're gonna run away together. Come on, darling, mate, there's no time to stall. Now you're telling. Think we better wait till tomorrow. Think we better wait till tomorrow. Think we better wait till tomorrow. Gotta make sure it's right. So until tomorrow, good night. Dollar May, how can you hang me up this way? On the phone you said you wanted to run away with me today. Now I'm standing here like some turned down serenading fool, hearing strange words mutter from the mixed up mind of you. And you keep telling me it's right. So until tomorrow, good night. Oh, darling May, girl, you must be insane. So unsure of yourself, leaning from your unsure window pane. Do I see a silhouette of somebody pointing something from a tree? Click, bang, what a hang, your daddy just shot for me. And I hear you say, as I slowly fade away, won't have to wait till tomorrow, don't have to wait, don't have to wait till tomorrow, don't have to wait, don't have to wait, don't have to wait till tomorrow. Tomorrow must not have been right, so forever good night. Don't have to wait till tomorrow. Don't have to wait till tomorrow. Don't have to wait till tomorrow. Tomorrow's not right. Forever good night. Drag on my part. Click back. zwei neue Interpretationen von Klassikern der Moderne. Zuerst Aram Khachaturians Säbeltanz in der Version der New Yorker Band Krakatau und gerade eben ein Hendrix-Song in neuem Licht, Wait Until Tomorrow, vom Hendrix-Album Access Bold as Love in der Rekreation von Eugene Chadbourne, Banjo und Gesang, Ex-Mothers of Invention-Drummer Jimmy Carl Black und Keyboarder Pat Thomas. Der Säbeltanz ist auf dem neuen Album der Band Krakatau zu finden, es heißt We Are the Rowboats. Der Hendrix-Song à la Chadbourne findet sich auf einer von vielen CD-ROMs im Eigenverlag Chadbournes. Sie heißt schlicht Jimmy 2 und dokumentiert einen Gig des Trios in Reggio Emilia, Italien vom November 2001. Thank you. zwei Soundcheck-Stunden mit neuer Musik zwischen Elektronik und Rock gehen so langsam zu Ende. Das war zuletzt Musik von zwei CDs des Thirsty Ear Labels in Norfolk, Connecticut. Los ging's mit dem Track More and More von Guillermo E. Brown, zu finden auf seiner CD Soul at the Hands of the Machine. Und danach gab es den letzten Track von einer CD, die die Zusammenarbeit der New Yorker Rapper Anti-Pop Consortium mit dem Jazz-Pianisten Matthew Shipp und seinen Kollegen dokumentiert. Für mich das Highlight des Albums, Free Hop heißt die Nummer, und das Album trägt den Titel Anti-Pop vs. Matthew Shipp. Zum Schluss dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk Musik von Sack und Blum, alias Harald Sack-Ziegler und Frank Schültke-Blum. Ihre Zusammenarbeit zwischen Köln und Berlin dauert jetzt schon 4 Jahre und hat bereits einige schöne und eigenwillige Tonträger hervorgebracht. Gerade ist in Vinylform ihre LP Kind Kind erschienen beim Label Staubgold. Der unaufdringliche Zauber ihrer Musik braucht keine Worte, aber Matt Fitke vom Wire Magazin fiel trotzdem eine schöne Bezeichnung ihrer Musik ein, Konfetti Dada. Und er schreibt weiter, ein Mosaik von sanften, wunderlichen Dingen, die Kombination von Melodik und Traurigen, produziert einen charakteristischen, klagenden Beiklang. Paradox, aber es ist da. Andere könnten entgegen Sack und Blums gütige Hörner, sanft gezupfte Saiten und kindereinfache Schlaflieder sind so resolut von dem Strandgut und den Trümmern des Lebens abgewandt, dass sie sie im Geheimen unentwegt huldigen. Soweit Mark Fitke über das neue Album von Sack und Blum. Kind, Kind heißt es. Beschreibungen von Musik klingen natürlich nicht so gut wie die Musik selber, deshalb jetzt die Musik von Sack und Blum. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank und hier sind Sack und Blum mit Baby Bad Bug. Thank you.